Deutschlandfunk. Freistil. Im folgenden Feature schildern sechs Menschen ihre Erfahrungen mit dem Alleinsein. Ist das Gefühl der Einsamkeit nur eine Frage der Perspektive? Hören Sie die Übernahme einer Produktion des SWR aus dem Jahre 2011. Die andere Seite des Mondes oder wie man allein sein kann. Ein Feature von Sabine Lutzmann. Das ist meine erste Erinnerung. Ich hatte rote Spitzenschuhe an, rote Taftschleifen im Haar und stand im Ballettsaal. Meine Ballettmeisterin ist gekommen, hat mich mit so einem Pappschlüssel aufgezogen und ich fing, wie heute würden wir sagen, Robot-Dance. So, und das als Puppe, so und dann Ich weiß es noch ganz genau, ich könnte sofort vormachen. Furchtbar. Man muss sich das vorstellen wie eine Figur auf einer Spieluhr, die aufgezogen wird und dann nach der Musik um sich selbst kreist. Und nachdem dann die Spieluhr wieder abgelaufen ist, wieder in Starre verfällt. So begann mein Leben als Tänzerin im Alter von 4 bis 5 Jahren. Als Kind ist man da am Anfang hell begeistert. Ich war sehr, sehr stolz und ich war immer froh drüber, wenn es wieder vorbei war. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich war auch stolz auf mich, aber ich habe mich fürchterlich geschämt für meine Mutter, weil meine Mutter mich immer so angepriesen hat. Und das war nicht in meinem Sinne. Aber als Kind sich da durchzusetzen oder das zu erkennen, ist unmöglich. Man möchte ja ein liebes und braves Kind sein. Und die Zuneigung der Mutter und das Geborgene und das Ja und das Lob vor allen Dingen ist ja ganz wichtig. Das bekommt man dann nur dann, wenn man den Wunsch der Mutter erfüllt. Ich habe sehr viel Hass erlebt. Für die 5 Minuten war ich was Besonderes, aber wenn dann der Vorhang fällt, die Musik vorbei ist, geht ja der Alltag wieder los. Und im Alltag wollte dann niemand mehr was mit mir zu tun haben, weil ich ja wieder was Besonderes war. Und daraufhin waren ja alle wieder neidisch. Mein Name ist Gabriele, ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ich bin insgesamt 6 Jahre lang am Theater gewesen, am Nürnberger Opernhaus und am Landestheater Coburg und habe getanzt im klassischen Ballett als Gruppentänzerin. Einsamkeit ist für mich das Gefühl der Ausgrenzung. Und es ist mir als Kind, ich konnte es zwar nicht benennen, aber es ist so ein Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich würde heute auch als erwachsene Frau sagen, für mich ist Einsamkeit immer Ausgrenzung. Ich fühle mich einsam, wenn ich nicht zu einer sozialen Gruppe gehöre. Eigentlich, ich habe das Gefühl, von Anfang an nicht als Fremde von den Deutschen aufgenommen zu werden. Die haben mich immer nur als Arif aufgenommen. Nicht durch die Hautfarbe oder weil er Indonesier ist oder das, sondern einfach als Arif. Ja, weil ich kommunikativer Mensch war und bin. Deswegen, ich habe mich nicht als Fremder gefühlt, sondern als Arif in einer normalen Gesellschaft. Und die haben mich genauso aufgenommen. So habe ich das Gefühl. Deswegen, von Anfang an war ich noch nie einsam gefühlt und fremd gefühlt. Wie meine Heimat. Ich habe mehr deutsche Freunde als Indonesische. Ich bin der Arif, ich bin 59 Jahre alt, ich komme aus Indonesien und seit 1972 lebe ich in Frankfurt. Ich betreibe seit 1982 das Rotlin-Café in Frankfurt. Und das Rotlin-Café existiert eigentlich schon seit 1933. Und deswegen ist das Café wie eine Institution in Frankfurt. Ich glaube, fast jeder kennt Rotlin-Café. Hoffe ich. Ich wollte ja sowieso nur vorübergehend in Deutschland bleiben. Nach dem Studium werde ich ja, oder sagen wir mal so, denke ich, dass ich nach Hause, Anführungszeichen, zurückgehen wollte. Aber doch bin ich in Deutschland geblieben, weil ich auch heimisch gefühlt habe. Also Trieschen ist ja, also gilt als die Perle im Nationalpark. Das ist ja eine ganz besondere Insel, weil da keiner hin darf und die ganz sich selbst überlassen ist. Vor allem gereizt hat es mich eigentlich, in der Natur zu sein und dieses Vogelleben oder diese ganze Saison einfach mitzukriegen. Von der Ankunft der Vögel, die dann mit mir teilweise ankamen oder nach mir und die dann gebalzt haben und gebrütet haben und dann gefüttert haben und die Jungen eben großgezogen haben. Und hinterher sind die Vögel dann weggezogen und ich bin auch gegangen. Und das war einfach total schön, diesen Jahresverlauf mitzukriegen. Mein Name ist Judith und ich bin 27 Jahre alt. Ich habe in Erlangen Geografie studiert und war jetzt den Sommer über für 7 Monate auf der Insel Trieschen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Und die Insel habe ich für den NABU betreut und da vorwiegend Brutvogelkartierung und Rastvogelzählungen gemacht, aber eben auch über die ganze Saison die Vogelwelt erfasst. Also ich bin sofort alleine klargekommen und am Anfang war ja unglaublich viel zu tun. Man kommt an und hat sein ganzes Gepäck dabei und muss erstmal die Hütte ausräumen, weil alles einfach drin stand, was im Winter nicht draußen stehen kann, wie Regentonnen oder Stühle und Tische von draußen. Und ja, da hat man die ersten Tage dann erstmal zu tun und fühlt sich dann auch gar nicht irgendwie allein. Die Hütte ist 15 Quadratmeter groß und steht auf Stelzen, 5 Meter hoch, hochwassersicher. Und in der Hütte ist eigentlich alles drin, was man zum Leben braucht. Also vom Bett über einen Kühlschrank, einen Holzofen, einen Schreibtisch. Ja, und außen gibt es noch eine umlaufende Veranda. Und da gibt es dann immer eine windabgewandte Seite, wo man gut draußen sitzen kann und beobachten kann. Morgens um 6 Uhr wird geschaut, dass man noch am Leben ist, wird also geguckt, ob der Gefangene noch auf seiner Zelle ist. 15 Minuten später gibt es Frühstück und eine Dreiviertelstunde später geht es dann auf die Arbeit. Wir arbeiten dann bis 12 Uhr. 12 Uhr gibt es dann Mittag. Um 13 Uhr geht es dann weiter bis 16 Uhr und dann ist Freizeit. Ich bin also auf dem halboffenen Flügel, da sind die Türen mittags dann offen. Dann kann man sich was kochen, kann Skat spielen, Dart spielen oder mit anderen Umschluss machen. So, und um 19 Uhr ist dann Vollzähligkeit, dann muss jeder auf seine Zelle. Und um 21 Uhr werden wir dann wieder eingeschlossen und dann ist Ruhe bis nächsten Tag um 6 Uhr wieder. Ich bin in der Drogerie angestellt, bin da im Versand tätig, also mache die ganzen Auslieferungen für verschiedene Gerichte, aber auch Privatunternehmen. Wird dann zusammengestellt, wird dann verladen und die Tourenplanung so in dieser Richtung. Bin auch froh, dass ich dann einen relativ gehobenen Posten habe und da kann man auch ein bisschen selbstverantwortlich arbeiten. Da geht die Zeit auch viel schneller rum, als wenn man da so einen stupiden Job hat. Ich bin inhaftiert in der JVA Dietz. Ich bin verurteilt wegen Mord im Affekt, habe 12 Jahre Gefängniszeit bekommen. Mein Name ist Oliver. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus Rheinland-Pfalz, habe Bauingenieur studiert, war früher freiberuflich, bin jetzt knapp 6 Jahre im Gefängnis. Man hat dann so 3-4 Leute, wo man ein bisschen engeren Kontakt hat und die anderen halt guten Tag und auf Wiedersehen. Also zu viel Bekannte oder Freunde in Anführungszeichen hat man hier drin nicht. Man ist hier so ein bisschen auf einer kleinen Insel, sage ich mal. Man kann auch nicht über alles reden, weil wenn man Schwäche zeigt, dann wird man angreifbar und das ist hier drin im Gefängnis nicht so gut. Die vielen Stunden auf der Zelle, wenn man allein ist mit seinen Gedanken, manchmal kommt da eine Stille in einem hoch, da ist man dann froh, dass Fernseher oder Radio laufen kann, weil sonst wird diese Stille und diese Enge von der Zelle, Sie müssen ja sehen, das sind gerade mal 9 Quadratmeter, da meint man, die Wände kommen immer näher. Man wird erdrückt von dieser Stille. Ich versuche dann viel zu schreiben, ich bastel viel, lese viel, um mich dann ablenken zu können. Weil man braucht dann auch in den Zeiten auf der Zelle Sachen, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Phoebe! Ja, komm, Phoebe, komm! Phoebe! Ja, wit, wit, wit. Er hat keinen ordentlichen Namen bekommen, weil wir nicht wissen, ob er männlich oder weiblich ist. Meine Tochter hat ihn in Wiesbaden in einer Zoohandlung als ganz junges Kerlchen geholt und hergebracht. Und seit 2-3 Monaten leben wir miteinander. Ich hatte vorher schon ein Vögelchen, das ist aber auf dem Boden gelegen und hat für immer geschlafen. Ich bin die Inge Thome. Und wenn man 1925 geboren ist und nichts so grundsätzlich Verbohrtes hat, dass man wieder aufwecken möchte, weil man kann es ja gar nicht, es geht nicht mehr, es ist anders. Und wenn man damit trotzdem zufrieden ist, auch im Alizeheim, obwohl das einfach ein Altenheim ist, klar, warum nicht? Ist doch keine Schande, älter zu werden. Wir leben hier gut und zufrieden. Manchmal sprechen mich sogar noch Leute aus dem Haus drauf an, ob das wahr ist, dass ich die Moderatorin von Mosaik war. Ich habe gesagt, gell, ich sehe nicht mehr so aus, aber ich war es wirklich. Ich habe das Jahrzehnte gemacht. Und dann sind die zufrieden, dass sie einen Fernsehmitarbeiter persönlich kennen. Die Leute sind noch freundlicher zu mir, als sie sowieso schon sind. Ich lebe gerne in diesen Erinnerungen, ja. Und oft lese ich was in der Zeitung, wo ich sage, war bei uns viel schöner. Ich weiß auch nicht, warum ich alle Erinnerungen damit verbinde, dass es schöner war. Was immer über meine kleine Schwester, die war 6,5 Jahre jünger als ich, ist leider schon tot. Was sind wir an der sogenannten Lache vorbei? Das war so ein Auslauf vom Rhein, der Oberwerth von Koblenz abtrennte. Und sie glauben nicht, was es da an wunderbaren Tieren gab. Ach, der schwamm am Ufer rum. Also Fische sind ja nichts dagegen, aber so kleines, wildes, komisches Zeug. Und man konnte seine Dose ausräumen, in der sonst das Schwämmchen war. Wissen Sie, für die Schule haben wir ja noch Täfelchen gewischt. Und in das Schwammdöschen haben wir diese komischen kleinen Tiere gebracht, vor denen sich meine Mutter immer schrecklich gekraust hat. Und gesagt, wo willst du sie denn hier unterbringen? Willst du sie vielleicht in die Badewanne setzen? Und dann hatten wir Gott sei Dank einen Garten. Und in dem Garten stand auch ein großes Fass, in dem mein Vater immer Regenwasser gesammelt hat. Das haben wir halt mit Tieren vollgesetzt. Und die hatten das auch gar nicht so ungern. Nur mit 88, wo darfst du da anfangen zu schimpfen? Das darfst du höchstens darüber nachdenken, warum der liebe Gott dich noch nicht abgeholt hat. Du kannst doch nichts mehr leisten. Für wen bin ich nützlich? Außer für mich. Mir kann ich nützen. Kann ich ihren guten Kuchen essen oder Kaffee trinken? Aber sonst ist man für gar nichts nützlich. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich einsam bin. Und wenn es an dem Piepmatz liegt, wir haben gemeinsame Probleme. Kommt heute nur grauer Himmel und nur so Regentropfen ans Fenster und sind nicht genug schwarze Körner da drin. Wir essen nämlich liebend gern die schwarzen. Ich suche sie auch manchmal aus der Tüte raus, ja. Um ihm einen Gefallen zu tun, dabei ist der Piep, egal ob er die hellen oder die dunklen ist, aber er hat sich mit mir gemeinsam angewöhnt, die Schwarzen gut zu finden. Also mein typischer Alltagstag während der Berufstätigkeit sieht so aus, dass ich sehr früh aufstehe, dann in mein Büro gehe, dort arbeite ich 8 bis 9 Stunden. Ich bin beschäftigt als Angestellter, ich habe sehr viel am Telefon zu tun. Ich mache Forderungsmanagement und Beitreiben offener Rechnungen. Also nicht im Inkasso-Bereich, sondern tatsächlich für eine Firma direkt. Und komme dann in der Regel erschossen nach Hause, ausgeleert und kaputt. Das ist so mein typischer Alltag. Ich bin der Michael, ich bin 44 Jahre alt, arbeite als Angestellter bei einem großen Zeitarbeitsunternehmen, als Festangestellter. Ich lebe alleine, habe eine kleine Wohnung hier in Frankfurt und kämpfe mich so durchs Leben. Ich sehe das sehr positiv in Frankfurt. Ich habe bis vor einem halben Jahr ungefähr in Bayern gelebt, in so einer, ich sag mal freundlich, in einer Kleinstadt. Und es war eine ziemliche Katastrophe, weil dort wirklich die Leute kennen sich seit ungefähr 5000 Jahren alle untereinander. Und ich war da immer der Hesse, der Frankfurter, der Ausländer, wie auch immer. In Frankfurt erlebe ich das ganz anders. Die Menschen sind eigentlich schon relativ kommunikativ. Frankfurt selbst bietet auch viel mehr Möglichkeiten über Kurse, über Veranstaltungen und ich weiß gar nicht, wo noch all Menschen kennenzulernen. Also ich fühle mich hier eigentlich in der Menge nicht isoliert. Man muss einfach auch was tun. Das ist halt im Leben wirklich so. Du musst immer was machen, du musst was tun, du musst in Bewegung bleiben. Und wenn du die Kraft nicht hast, bist du allein, bist du einsam oder wirst, ich weiß gar nicht, bestraft ist jetzt... Du wirst dann vom Leben nicht geliebt. Und deshalb habe ich eben auch irgendwie so Panik vorm Fernseher. Mir macht das, wenn ich teilweise abends durch Frankfurt laufe oder so aus dem Büro komme und es ist dunkel und ich sehe, in wie vielen Häusern die Fernseher laufen und ich denke mir, da sitzen jetzt lauter Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mehr erleben. Die sitzen nur noch vor dieser Kiste und lassen leben, statt selbst was zu machen. Das macht mir echt Angst, weil das ist, ich denke immer, also wenn ich an mich denke, wenn ich so nichts mehr mache, dann ist das Leben auch nicht gut zu mir. Ich gucke eigentlich sehr selten Fernsehen. Lieber erdulde ich meine Einsamkeit, also so meine Konsequenz daraus. Also wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen, kommen sie gewöhnlich nicht, weil sie sagen, ich bin einsam und ich brauche Hilfe. Sie kommen wegen Depressionen, sie kommen, weil sie in einer Trennungssituation stehen oder in einer Trauersituation drin sind und sich dort einsam fühlen und sich dort eben auch hilflos fühlen, irgendwie aus ihrer Situation wieder rauszukommen. Das Stichwort Einsamkeit fällt im Grunde erst im Rahmen dann der Therapie. Ja, mein Name ist Doris Wolf. Meine Vision ist also, möglichst vielen Menschen darin zu unterstützen, ihre eigenen Kräfte zu spüren und zu merken, was sie selbst tun können, um Probleme zu überwinden. Und dazu habe ich einige Bücher geschrieben, auch eines zum Thema Einsamkeit, wo ich einfach Menschen begleite von dem Punkt, wo sie gerade stehen, nämlich in der Einsamkeit, bis dahin, dass sie die Möglichkeit haben, Kontakt aufzunehmen und auch sich in der Gegenwart von anderen Menschen wohl zu fühlen. Ich denke, die Einsamkeit kann man nicht daran festmachen, in welcher Lebenssituation dieser Mensch ist, der einsam ist, sondern eher mit welcher Grundhaltung er durchs Leben geht. Das heißt also, Menschen, die glauben, mit ihnen ist irgendwas nicht in Ordnung, sie sind nicht liebenswert, die sich vergleichen und immer ein Minus-Minus bei sich anführen und die auch gleichzeitig aber hohe Erwartungen haben, dass andere sie mögen. Also sie glauben, sie sind nicht liebenswert, aber glauben, sie brauchen die Liebe von anderen Menschen. Die Menschen sind besonders betroffen. Ich bin in die Schule, Volksschule, Arbeitermilieu, nach der Schule Hausaufgaben, dann sich waschen, umziehen, Balletttrikot und Schuhe einpacken und dann mit der Straßenbahn ins Opernhaus fahren. Eine Stunde Ballettunterricht und dann wieder heimfahren mit der Straßenbahn. Das war so mein Leben. Für mich ist das die Ausgrenzung gewesen aus meinem sozialen Milieu. Es waren lauter Arbeiterkinder, Volksschulkinder, Kinder, die in den 60er Jahren auf der Straße gespielt haben. Aus dem Milieu rausgerissen zu werden, zu sagen, meine Mutter hat auf der Straße runtergeschrien, Gabi, du musst jetzt ins Ballett. Und allein das, da könnte ich ja im Erdboden versinken. Und dieses Gefühl, rausgerissen zu werden aus einer Situation oder mit anderen Personen, wo man sich wohlfühlt, wo man genau jetzt einmal einfach nur sich selber sein kann, einfach dieses rausgerissen sein, das ist die Einsamkeit gewesen. Im Ballett war es umgekehrt, da bin ich rausgerissen worden nach der Ballettstunde. Die anderen sind alle mit ihren Federn, mit ihren Chauffeuren abgeholt worden. Ich war ganz allein da gestanden, musste mir eine Fahrkarte kaufen und mit der Straßenbahn heimfahren. Wir hatten das Geld nicht, damit meine Mutter mich mit der Straßenbahn hin und her begleiten konnte, sondern ich habe eben nur das Geld bekommen. Das waren damals die 30 Pfennig, damit ich mir meinen Kinderfahrschein kaufen konnte. Und Geld war auch so eine Geschichte. Ich konnte mir kein Balletttrikot kaufen. Und das ist Einsamkeit, festzustellen, wenn du anders bist als alle anderen um dich rum. Ob jetzt in der armen oder in der reichen Gruppe. Das ist Einsamkeit. Am Anfang habe ich halt meinen Freundeskreis in Indonesien vermisst, weil ich war ja aktiv in Sportvereinen und so weiter und ich habe Selbstverteidigung gemacht, und zwar Sorinji Kempo. Das ist so eine Art Shaolin, sie Kung Fu, aber halt japanischer Stil. Das heißt etwas härter und basiert auf Zen-Buddhismus. Ich komme hierher nicht, um Sport zu machen, sondern um zu studieren. Nach dem Studium wollte ich gerne nach Hause fahren. Aber dann habe ich in den Land verliebt und auch in die Menschen. Deswegen bin ich auch hierher geblieben. Ich habe sofort im Studentenwohnheim ein Zimmer bekommen. Ich war 20, 22 oder so, ja. Erstmal die Sprachschule bei Inlingua, ja. Heimisch geworden bin ich ein paar Jahre später. Ja, während meines Studiums habe ich damals auch in einer Diskothek gejobbt. Da habe ich auch eine gute Position bekommen, wo ich auch entscheiden kann, wer rein und wer rausgehen kann. Deswegen habe ich mich auch wohl gefühlt. Durch meinen Sport, was ich getrieben habe, habe ich dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein bekommen. Und dadurch trete ich auch so auf. Und natürlich die Voraussetzung ist, dass man auch die Sprache beherrscht. Ohne diese Sprachkenntnisse kannst du auch mit den Leuten nicht kommunizieren. Allein sein muss nicht unbedingt einsam sein. Das hängt immer ab, wie du überhaupt mit den anderen Menschen umgehst. Ich möchte gerne eigentlich auch alleine sein, aber ich will auch Geborgenheit sein. Also Geborgenheit ist schon wichtig für jemanden. Oder die Wunsch nach einer Geborgenheit ist sehr wichtig. Allein kann auch glücklich sein und auch fröhlich sein. Aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Moment, wo du doch einsam fühlst. Aber das geht schnell vorüber, wenn du sehr viele Leute kennst. Das Café, das Rotlin-Café, ist meine Geborgenheit. Zwölf Jahre. Die Strafe sind 12 Jahre und ich habe jetzt nächstes Jahr Halbstrafe, also nächstes Jahr sind 6 Jahre rum. Manchmal sind die Träume von der Freiheit so intensiv, dass man vergisst, wo man ist. Dann wird man wach und dann kommt der ganze Schrecken vom Gefängnis mit einmal über einen. Dann ist man wie gerädert. Dann könnte man sich hinsetzen ins Eck und könnte wirklich heulen, weil dann kommt die ganze Tristesse. Auch die Schuld und Reue, das ist alles so ein Mischmasch, kommt dann wirklich so emotional dann in die Höhe geschossen. Ich habe also einen Mensch getötet. Es war eine Beziehungstat. Meine Frau hat sich in einen anderen Mann verliebt und das ging dann hin und her. Einmal hat sie gesagt, sie will bei mir bleiben, einmal wollte sie bei dem anderen Mann bleiben. Am Anfang hat man das versucht, verbal zu regeln. Dann ist mein Widersacher dann irgendwann immer aggressiver geworden. Ich habe das alles in mich reingefressen. War sozusagen wie ein Vulkan. An einem Abend hat eine Bekannte Geburtstag gefeiert. Da waren wir in der Wirtschaft gewesen, dass wir ineinander kommen. Und wie in so einem Blackout habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das Messer mitgeführt habe, habe ich zugestochen. Weiß auch von den Einzelheiten von der Tat nicht mehr sehr viel. Es war wie, wenn so ein Rollladen runtergeht, war alles so grau-weiß. Und so die Wirklichkeit ist eigentlich erst zurückgekehrt, wo alles voller Blut war. Andere Gäste haben geschrien. Ja, und zu dem Zeitpunkt war ich dann Mörder. Oh, ich bin eigentlich morgens immer fröhlich aufgestanden und habe als erstes aus der Hütte geguckt, welche Vögel rasten, weil gerade nachtziehende Arten wie Singvögel dann morgens auf der Veranda saßen und dann habe ich erstmal geguckt, wer da ist. Und ja, wenn dann irgendeine spannende Art war, die ich auch vielleicht noch nie gesehen hatte, dann ging der Tag natürlich besonders gut los. Einsamkeit und Natur. Ich habe mich jetzt nicht einsam gefühlt. Also ich war zwar allein und ich war allein in der Natur, aber jetzt nicht einsam. Weil Einsamkeit hat ja immer so einen negativen Beigeschmack eigentlich und das war überhaupt nicht so. Also ich würde so definieren, dass Alleinsein objektiv ist. Jemand ist einfach alleine da, das ist Fakt. Und einsam ist er, wenn er sich verlassen fühlt sozusagen. Also das ist was Subjektives und auch was negativ behaftetes, denn sonst wäre er nur allein. Also würde ich sagen, ich war nur allein. Also die Zugbeobachtungen, die haben ab Sonnenaufgang stattgefunden und da habe ich dann draußen auf der Veranda gesessen und ja, den Schwärmen entgegengeguckt. Also im Frühjahr kommen die ja von Süden und ziehen nach Norden. Das heißt, ich habe dann auf der Südseite der Hütte gesessen und einfach geguckt. Und man hört die ja dann meistens zuerst oder sieht sie auch gar nicht, sondern hört sie nur. Und also Singvögel werden auch großteils über den Zugruf dann erfasst. Und Gänse zum Beispiel, die sieht man dann und beobachtet sie dann mit dem Fernglas und schaut halt hinterher, was es dann für Arten sind und wie groß der Trupp ist und in welcher Höhe die ziehen. Also ich habe das aufgeschrieben, 5 Minuten genau, mit Temperatur, also allen Wetterbedingungen sozusagen und dann eben die Truppgrößen und die Art. Einmal kam eine Skua an mir vorbeigeflogen, das ist eine Raubmöwe. Die sieht man jetzt auch nicht so oft oder ich hatte bisher noch nicht oft welche gesehen. Und die kam auf mich zugeflogen und dann dachte ich schon, oh, nicht, dass sie jetzt hier irgendwie was macht. Und dann habe ich mein Spektiv hochgehalten und dann ist sie 10 Meter an mir vorbeigeflogen. Und das sind dann einfach so Besonderheiten. Das habe ich vorher immer gedacht, dass man schöne Momente immer teilen muss und dass sie sonst nur halb so schön sind. Aber wenn man da dann alleine ist, dann also genießt man es ja trotzdem. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass man das gar nicht muss. Also manchmal wäre es natürlich schön gewesen, wenn jemand dabei gewesen wäre. Also wenn jetzt irgendein Sonnenuntergang ganz toll ist, ist wahrscheinlich das klassische Beispiel, aber es war alleine einfach auch schön. Ich glaube, das war schon eine Erkenntnis, ja. Es ist ja nicht schlimm, allein zu sein. Also für mich ist es nicht schlimm, was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie verschroben oder einzelgängerisch bin, gar nicht, aber also ich finde, man kann einfach auch sich allein beschäftigen, Sachen allein machen und auch allein genießen. Also der Bereich, in dem ich da tätig bin, nennt sich im amerikanischen Telefon-Collecting, also das Sammeln von Forderungen über das Telefon. Und das ist sehr telefon- und sehr kontaktintensiv. Ich telefoniere abends auch noch gerne, aber manchmal sitze ich am liebsten zu Hause vor meinem Rechner und beschäftige mich mit meinen Fotos oder mache sonst was, statt irgendwas mit Menschen zu unternehmen. Das kommt schon häufiger vor. Ja, dann mache ich mir noch eine Kleinigkeit zu essen. Setze mich dann in der Regel vor den Rechner, bearbeite meine Bilder oder lese Zeitungen im Internet, beschäftige mich etwas mit Facebook. Ich bin nicht der klassische Chatter, aber ich habe da so ein paar Freunde, da gucke ich, was haben die wieder gepostet, da ist bei mir irgendwas gepostet worden. Und manchmal gucke ich mir noch einen Film an. Ich bin kein Fernsehgucker, ich habe seit Jahren keinen Fernseher mehr, aber ich gucke halt trotzdem gerne Filme oder auch irgendwelche YouTube-Schnipselchen. Das finde ich auch mal ganz spannend. Und irgendwann gehe ich dann in mein Bett und lese noch. Und dann ist eigentlich mein Tagewerk für mich so im Groben und Ganzen getan. Also diese klassischen Single-Einsamkeitssituationen wie Silvester, Weihnachten, Urlaub, Feiertage, die habe ich nicht, Gott sei Dank. Das sind eher andere Situationen bei mir. Ich habe wenig Möglichkeit, mich mal spontan zu besprechen, mich spontan mit jemandem einfach kurz zu schließen, auch so eine dauerhafte Reibung zu haben. Also das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Natürlich auch, also ganz klassisch ist halt dann die Situation, wenn ich alleine mal im Bett liege oder tatsächlich die ganze Zeit mehr oder weniger allein mal in der Wohnung bin, es sei denn, ich lade mir jemanden ein. Das ist eher so bei mir die Situation, dieses dauerhafte Alleine sein. Das ist dann was, wo ich oft merke, dass ich alleine bin und mich dann auch tatsächlich einsam fühle. Das ist beim Essen. Beim Kochen und beim Essen, weil ich koche liebend gerne, ich esse auch gerne. Und für mich allein ist es eigentlich entsetzlich. Also ich setze mich dann vor meinen Rechner und lese Spiegel Online oder lese in der Süddeutschen oder Financial Times und schlinge mir irgendwas rein, aber das ist nicht das Essen, wie ich es eigentlich mag. Wenn man zusammensitzt und vielleicht am besten noch zusammen gekocht hat und sich da vorher schon Gedanken zusammen gemacht hat, dann sitzt man zusammen und unterhält sich oder man streitet sich oder man lebt einfach zusammen am Tisch und genießt sein Essen. Das fehlt mir wirklich. Klar, wir hatten das früher. Ich komme aus einer relativ großen Familie, wenn wir dann zu 8 oder zu 10 am Tisch gesessen haben. Und jetzt sitze ich alleine, da liegen wirklich Welten dazwischen. Also ich brauche das Alleinsein unbedingt, weil ich merke, wenn ich in der Praxis bin, stimme ich mich auf den anderen Menschen ein, erlebe ein Stück weit mit, was den anderen Menschen bewegt. Und da besteht auch die Gefahr, sich zu verlieren, dass man gar nicht mehr so weiß, was man selber spürt. Und dann mache ich zum Ausgleich, gehe gerne in die Natur raus und spüre in mich rein und bleib bei mir und überlege, was tut mir gut und tue genau auch das. Und ich genieße das dann mal, allein zu sein. Ich würde jedem Menschen raten, sich ganz bewusst die Zeit zu nehmen, auch mal alleine mit sich zu sein. Weil wenn man alleine ist, bekommt man ein anderes Gespür dafür, wie es einem geht und was man braucht. Viele Menschen haben aber Angst, ja, weil wenn ich ein Mensch bin, der sehr viel grübelt oder der sehr viele Probleme hat, dann werde ich in der Situation, wenn ich allein bin, mich genau damit befassen. Was jetzt aus der Sicht des Therapeuten nicht schlecht ist, weil ich muss mich damit befassen. Also wenn ich meine Geschichte anschaue, dann gibt es zwei Bereiche, wo ich die Einsamkeit erlebt habe. Mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 10 Jahre alt. Und meine Mutter hat in der Stadt gelebt, wurde von der Verwandtschaft ein Stück auch gemieden und war mit ihrer Trauer alleine. Das heißt, sie war einsam ohne Ende. Ich habe dann mich aber auch im Freundeskreis isoliert gefühlt. Da war niemand, der seinen Vater verloren hat. Die Freunde waren lustig, ich durfte es nicht sein, ich wollte es nicht sein. Konnte mich aber auch nicht bei meiner Mutter orientieren, weil sie hatte keine Kraft, auch noch mir irgendwie zu helfen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, also ja, ich falle durchs Netz, ja, ich gehöre nicht dazu. Ich habe als Kind dann Tagebuch geschrieben und habe als Kind Gott sei Dank dann eine Freundin gefunden, die ihre Mutter verloren hat, also die in einer ähnlichen Situation war. Und dann war ich eben aufgehoben in dieser Zweierbeziehung, im Grunde genommen. Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf, trinke ich meinen Kaffee, mache Fernseher an, schaue ich die Nachrichten, was Neues in der Politik, im Leben und was passiert denn draußen, gucke ich das Wetter an und dann um 9 Uhr mache ich das Kaffee auf. Und dann arbeite ich, schaue ich erstmal, was zu machen ist, ob Essen alles da sind und wenn fehlt, dann muss ich kochen. Ich muss immer ständig bereit sein, was zu machen. Bis 1 Uhr nach. Und wenn nicht los ist, dann mache ich es um 12 Uhr zu. Meistens ja bis 1 Uhr morgen. Mein Privatleben, eigentlich ich habe kein Privatleben. Mein Privatleben ist ja im Café. Deswegen bin ich doch mit Kaffee verheiratet sein. Das ist mein Privatleben. Weil ich kann auch nicht unterscheiden zwischen Privat und Geschäft dadurch. Im Kaffee, im Rotlin-Kaffee, da fühle ich mich zu Hause. Mein Leben ist ja Rotlin-Kaffee. Unsere Gäste fühlen sich auch genauso. Dass unser Kaffee ist wie ihr Kaffee, wie ihr zu Hause. Heimisch. Herein. Hallo, hallo, hallo. Darf ich was mitnehmen, Frau Thomé? Außer den Kuchen kannst du alles mitnehmen. Zufrieden? Das auch. Also okay. Kann ich das mitnehmen. Alles weg. Gut. Schönen Nachmittag. Danke dir auch. Danke. Also, dass ich allein bin, ist ja ziemlich offensichtlich. Aber einsam sein, da gehört mehr Empfinden von Unglücklichsein dazu. Ich bin nicht unglücklich. Und ich glaube, dass zum Gefühl der Einsamkeit auch das gehört, was ich nicht erledigt habe oder nicht mehr erledigen kann, weil ich dazu einfach nicht die richtigen Partner habe. Also wenn ich überhaupt was vermisse, dann ist es, dass wir um 17 Uhr zu Abend essen. Das ist dann bis 5:30, 6:15. Und dann sagen wir gute Nacht, schlafen Sie gut. Das finde ich so irre, dass man um 6 in seiner Stube sitzt, guckt, dass es noch dunkler werden kann. Ja, und dann decke ich ihn zu, weil er schon schläft. Ist ja schon dunkel genug. Und dann ist die Zeit, wo da kann ich nur noch Fernsehen. Ich habe ja noch nicht mal ein Radio, kann ich nur noch Fernsehen gucken. Und dann frage ich mich, was haben meine armen Vorfahren gemacht, die weder Radio noch Fernsehen hatten. Und dann lasse ich das Ganze aus und dann lese ich die, hör zu und dann ist eigentlich für heute gar nichts Gescheites drin. Ja, und dann dapp ich vielleicht noch mal runter. Und habe ich schon mal gedacht, wenn uns jemand was vorlesen würde, irgendeine Geschichte, die ein Märchen oder einfach so eine Erzählung von jemand, der gut erzählen kann, und dass man sich dann gemeinsam später eben darüber unterhält, dass man also irgendein Thema hätte, über das man reden könnte. Gemeinsam. Gell, Phoebe? Oder dass man sich zum Beispiel an so Leute wie den Hans-Dieter Hüsch erinnert, der ja in Mainz mal ein Kabarettist von sagenhafter Größe war. Und wenn man heute Hans-Dieter Hüsch sagt, dann wer war das? Ja. Dass man sowas wieder aufweckt. Oder auch sonst irgendjemand, der in dieser Zeit was gesagt und bedeutet hat und an den du dich erinnern möchtest. Oder du musst mit dem damals gewesen ist hantieren, du weißt ja gar nicht, was noch werden wird. Meine Mutter hatte keinen Glanz in den Augen, sondern genau dieser Blick der Augen verrät vieles. Und es war kein Blick der Liebe oder des Glanzes, sondern des puren Ehrgeizes. Vor Ehrgeiz zerfressen. Meine Mutter hat auch nie ein glückliches Gesicht gehabt, sondern es war immer so voll Ehrgeiz zerfressen, ein gekünsteltes Lächeln, kein weiches, sondern immer so verkrampftes oder so, aber nie so ein richtig herzhaft warmes. Und die Augen und der Gesichtsausdruck waren immer konträr, war nicht eine Einheit. Hat aber lang gebraucht, bis ich das als Erwachsener erst so reflektieren konnte. Von meiner Mutter, da muss man in die Geschichte gehen. Sie ist Jahrgang 24 gewesen. Ihr Traum war, selbst Tänzerin zu werden. Sie hatte natürlich, die Vorbilder waren damals aus der Filmwelt, Marika Röck oder Layana, solche Filmstars damals. Oder teilweise noch vom Stummfilm, vielleicht Mata Hari von der Greta Garbo oder so. Und das wollte sie werden. Und ihr Traum wurde ja durch den Zweiten Weltkrieg zerstört und die 10 Jahre mit dem Krieg und dann halt ihre Jugendträume dahin, das war's. Und das ist ihren Traum, wollte sie dann an ihrer eigenen Tochter erleben oder durchleben. Und das war der Wunsch, wenn sie es schon nicht wird, dann wird es eben ihr Tochter. Und den Wunsch habe ich ihr erfüllt, bis zum 24. Lebensjahr. Wenn ich heute Carmina Burana höre, und zwar besonders das Lied O Fortuna von Karl Orff, dann läuft es mir heute noch eiskalt den Rücken runter und ich bekomme Gänsehaut, weil das genau das erste Lied war, wo ich einen vollen Bühnenauftritt hatte. Da war ich 10 Jahre alt. Und auf den O Fortuna mussten wir tanzen. Ich bin mit 24 Jahren plötzlich aufgewacht, mitten auf der Bühne in irgendeinem Stück und habe gedacht, was magst du eigentlich? Das war aber von Gluck, Orpheus und Eurydike, irgendwie im 3. Akt. Da gibt es so ein ganz langsames, wo er ins Totenreich hinabsteigt und das Ballett war so ein, wir waren so zur lebendigen Kulisse verdammt. Also 5 Minuten lang auf einer Bühne regungslos dazustehen und dann diese schwere Musik zu hören. Ich glaube, da geht bei manchen so einiges durch den Kopf. Und mir ging dann, wie wenn sich so ein Schalter umhebt, dachte ich mir, also das kann ja wohl nicht alles gewesen sein. Man muss dazu sagen, in der Zeit ist auch meine Mutter verstorben. Und dieses Totenreich auf der Bühne und im Privatleben, den Tod der eigenen Mutter mitzuerleben. Und plötzlich war dann nicht nur die Trauer der Mutter, sondern das war auch eine, für mich eine Erlösung. Die Erlösung, ich habe es in meinem ganzen Leben nicht fertig gebracht, mich gegen meine Mutter zu stellen, mich durchzusetzen, einmal zu sagen Nein. Und durch den Tod hat sich da eine Tür geöffnet für mich. Ja, muss ich denn das weiter so machen? Ich habe eigentlich durch den Tod meiner Mutter mein eigenes Leben erst begonnen. Meine Realität ist heute, ich bin Sekretärin im öffentlichen Dienst, bei einer Behörde. Fühle ich sehr gut, ja. bin ziemlich selbstständig, also ich arbeite für zwei Chefs, bin mehr so eine Assistentin als eine Sekretärin, aber das ist genau die richtige Tätigkeit für mich. Kann mich auch künstlerisch kreativ ausdrücken, nicht mehr tänzerisch körperlich, sondern mehr kreativ im schriftlichen Bereich oder eben optisch mit guten PowerPoint-Präsentationen. Ja, ich denke, ich bin meinem Lebensweg gegangen. Ich habe ein gutes Mittel gegen Einsamkeitsmomente. Ich habe so meine Notfallbox. Ich habe mir so selbst so eine kleine Schatzkiste gebastelt, wo ich lauter Sachen rein tue, wo mein Herzblut dran hängt. So ganz kleine Glücksmomente, eine schöne Postkarte, ein schönes Bild, so ein kleines Stofftier, ein schöner Schmuck, schöner Stoff samt Seide. Einfach so ein bisschen so Seelennahrung für so tiefe Momente, die durch irgendein Symbol diese Erinnerungen wieder in mir wecken und dadurch auch wieder Glücksgefühle entstehen lassen und die negativen Gefühle oder Einsamkeitsgefühle mildern. Ich baue mir gerade so ein soziales Netz auf. Ich versuche gerade mir so eine alten WG aufzubauen, weil irgendwann wird ja auch mal Rentenalter kommen und da möchte ich natürlich meine sozialen Kontakte über mein berufliches Umfeld hinaus pflegen und hegen. Und da bin ich gerade dabei, ja. Samstag mache ich immer einen Kaffee, 19 Uhr zu. Und da fängt an halt, okay, ich kann machen, was ich will, ohne Kaffee. Entweder gehe ich ins Kino oder gehe ich mit Freunden essen. Das ist Privatleben, mit Anführungszeichen. Die passt Sonntag jetzt wieder weiter. Jeden Tag. Deswegen alleine sein muss nicht unbedingt einsam. Kann aber einsam sein, wenn man nicht was dafür tun. Man kann eigentlich Einsamkeit verdrängen. Durch Freunde, durch Sport, durch Unterhaltung, also man kann Einsamkeit eigentlich verdrängen. Alleinsein kannst du nicht verdrängen. Alleinsein ist noch dazu in der Gastronomie, man hat nie Alleinsein-Gefühl. Ist immer Gäste da. Da wirst du immer abgelenkt von diesem Alleinsein. Also das mal ein Wochenende allein zu verbringen, quält mich nicht. Es ist aber meistens auch dem geschuldet, dass ich einfach alleine sein möchte, weil es mir ansonsten einfach zu viel ist. In einer Beziehung zu zweit, einsam, nebeneinander oder voneinander wegzuleben. Ja. Das war so die schlimmste Einsamkeit. In manchen Beziehungen hatte ich das Gefühl, dass ich in dieser Beziehung einsamer war, als wenn ich alleine gewesen wäre. Weil ich ja vom Gefühl, wenn kein Austausch mehr stattfindet, wenn keine Rückmeldung vom Partner kommt oder wenn man, was bei mir in Beziehung häufiger das beliebte Spiel war, den anderen sozusagen verhungern lässt in der Beziehung und ihn ja ihm halt weder positive noch negative Gefühle vermittelt, sondern einfach sich neutral verhält, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das waren so die Momente schlimmster Einsamkeit in meinem Leben. Naja, sagen wir es mal so, sie fehlt mir noch. Also ich hatte schon ein paar Beziehungen in meinem Leben und einige davon waren wirklich wunderschön und erfüllend und sind halt einfach im Laufe der Zeit kaputt gegangen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich denke, es wird sich irgendwann noch jemand finden. Ich werde jemanden finden oder jemand wird mich finden. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Wir ziehen viel häufiger um. Wir ziehen in die Stadt, wo einfach die Kommunikation nicht so stark ist. Wir fahren mit dem Auto alleine. Wir gehen nicht mehr in Vereine wie früher. Wir kommunizieren über den Computer und über das Internet, wo auch keine große Nähe entstehen kann. Also es gibt unterschiedliche Faktoren. Also es ist immer schwierig zu sagen, hat es zugenommen oder nicht, gerade weil Einsamkeit eben ein Thema ist, wo man nicht drüber spricht. Aber ich denke schon, dass es im Zunehmen begriffen ist. Und es hat viele unterschiedliche Ursachen. Gesellschaftliche Ursachen. Also da, wenn man mal schon in der Kindererziehung anfängt, dann ist es einfach so, dass Eltern viel weniger Zeit mit den Kindern verbringen. Die Mutter arbeitet, der Vater arbeitet. Es gibt keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr. Es gibt viel weniger Gespräche wie früher. Es gibt für das Kind viel weniger Geborgenheitssituationen. Andere Menschen können uns unterstützen. Aber das Problem ist, wenn ich mich selbst nicht annehme, dann glaube ich dem nicht, dem anderen, wenn er mir Zuwendung gibt, beziehungsweise denke, der hat was im Schilde, wenn er jetzt so nett zu mir spricht. Und ich gehe auch nicht nach draußen, um diese Zuwendung zu bekommen oder zu riskieren, dass ich sie kriege oder nicht kriege. Der Therapeut, der ist kein Partnervermittlungsinstitut. Denn wer sich einsam fühlt, chronisch einsam fühlt, der bekommt nicht die Heilung durch einen neuen Partner. Er kann es gar nicht annehmen, was der Partner anbietet und hat viel zu viel Angst davor, sondern die Lösung ist erstmal, dass er lernt, in sich selbst sich wohl zu fühlen, mit sich selbst zu vertrauen und auch zu vertrauen, dass wenn es mal Konflikte mit anderen gibt, dass er damit umgehen kann. Ich habe meine Zelle immer sehr, sehr unaufgeräumt. Ich hole mir auch sehr wenige private Sachen. Ich will damit zum Ausdruck bringen, das ist nicht mein Zuhause, also es soll nicht wohnlich sein. Ich will mich da gar nicht dran gewöhnen. Wenn man hier in manche Zellen reinguckt, das sieht aus wie ein kleines Wohnzimmer, das möchte ich nicht. Das ist eine gewisse Sühne und Strafe, aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil in meinem Leben und ich will hier im Gefängnis niemals ankommen. Wenn man hier nämlich angekommen ist im Gefängnis, das ist nicht gut. Es gibt hier Leute, die schon längere Zeit hier sind, da merkt man richtig, die leben nur noch hier drin. Aber ich vergesse nicht, was draußen war, wie draußen das Leben war, das möchte ich nicht vergessen und werde das auch nicht vergessen. Ich bin jetzt noch in der Endphase mit der Tataufarbeitung und mit meiner Schuld und Reue irgendwie umgehen zu können, aber das schlechte Gewissen ist halt da und ich habe sehr damit zu kämpfen, eine Tat begangen zu haben, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Wissen Sie, wenn ich irgendwo einen Sachschaden erzeugt hätte, dann wird man das in Raten zurückzahlen können. Aber ein Menschenleben kann man halt nicht wieder ersetzen. Und das ist eigentlich meine wirkliche Strafe. Die wirkliche Strafe ist die Last, die ich mir mit meiner Tat auf den Rücken gelegt habe. Draußen ist man eigentlich nie alleine. Also jedenfalls, ich war nicht der typische Einzelgänger. Und einsam habe ich mich draußen auch nie gefühlt. Hier fühle ich mich manchmal einsam. Einsam und verloren. Zärtlichkeiten, Wärme, intensive Gespräche, die Familie, die Nähe zu der Familie. Wenn man Kummer hat, einfach mal zum Telefon zu greifen oder einfach was nachfragen zu können. Hier müssen Sie sich immer auf was konzentrieren. Nächster Besuch, nächste Telefonat, nächste Rückantwort aus dem Brief. Wenn jemand krank ist in der Familie, macht man sich Sorgen. Wartet man 3, 4, 5, 6 Tage, bis man weiß, was überhaupt los ist. Man ist halt abgeschottet von der wirklichen Welt. Ganz schlimm ist halt an Feiertagen, weil dann die Anschlusszeiten ja länger sind. Man hat hier mal ein bisschen bessere Zeiten, man hat hier aber auch schlechtere Zeiten. Gerade so Geburtstage, Tattag, Geburtstag vom Opfer und so weiter. Das geht dann schon sehr ans Herz und dann ist man da auch mental viel tiefer und dann merkt man es auch viel stärker. Ich versuche dann krampfhaft Abwechslung zu finden. Mal klappt es besser, mal klappt es weniger. Das ist Tagesform. Ich habe also Bauingenieur studiert, lasse mir dann von außen viel Fachliteratur schicken, so erneuerbare Energien, Erdwärmeanlagen und sowas in der Richtung. Ist auch so schon ein bisschen Blick in die Zukunft wieder. Am Anfang habe ich gedacht, ich schaffe die Zeit nicht, ist es alles kaputt, aber langsam kommt durch die Weiterentwicklung hier drin, durch die vielen Gespräche, kommt wieder so ein bisschen Selbstvertrauen, weil das Selbstvertrauen hat nach der Tat absolut am Boden gelegen und jetzt kommt langsam so der Kampfgeist wieder. Ich möchte es nochmal schaffen, ich will alles probieren, wieder in die Gesellschaft reinzukommen und es wird zwar schwer, aber man versucht es halt. Als meine Mutter gestorben war und ich keine Zeit, also sagen wir so, dass ich nicht frühzeitig dahin geflogen war. Das war dieser Moment, wo richtig einsam war. Das war 1998. Da war meine Mutter so schwer krank und mein Bruder aus Indonesien hat mich angerufen. dass meine Mutter mich unbedingt sprechen wollte, wo sie auch nicht sprechen kann, weil sie Kehlkopfkrebs hat. Sie hat nur gesprochen und da war halt für mich dieses Gefühl, alleine sein, einsam. Und dann nächsten Morgen bin ich geflogen und da meine Mutter schon gestorben, als ich ankam. Das war dieser Moment, wo ich halt einsam gefühlt habe. Mutter ist irgendwie immer noch Mutter. Und seitdem leider, dass die Beziehung zu Indonesien ist auch irgendwie abgebrochen. Und seitdem bin ich auch nicht nach Indonesien geflogen. Es ist irgendwie ab dem Moment, wo meine Mutter nicht mehr da ist, dann meine Heimat ist ja Deutschland geworden. Ich habe wieder Kontakt mit alten Freunden von meinem Sportverein durch Facebook. Durch Facebook habe ich sehr viele Kontakt wieder zu Indonesien. Dann bin ich jetzt wieder heimisch. Nicht heimisch, sondern ich habe wieder Bezug. Mein Traum ist, Sport zu machen, meine Selbstverteidigung wieder aktiv zu werden, dass sie öfter verreisen, vielleicht auch nach Indonesien oder andere Länder. Das ist mein Wunsch, dass ich mehr Zeit für mich selbst habe, für meine Hobbys, für meinen Sport, mehr Zeit für mich habe. Das wünsche ich mir in Zukunft. Morgens im Frühjahr hatte ich in der Hütte unter 10 Grad beim Aufstehen. Und dann muss man halt erstmal aus dem Bett kommen und den Ofen anmachen. Sonst wird es nicht warm. Und ja, das Holz muss man dann selber sammeln und sägen. Duschen funktioniert da mit einem 10-Liter-Eimer, den macht man dann voll und das ist dann einmal Dusch. Ja, es ist halt alles ein bisschen beschwerlicher. Also die Lebensmittel, die kommen ja dann mit dem Schiff samstags immer an. Auf der Südspitze und das ist 2 Kilometer entfernt von der Hütte. Und da muss man dann mit seinem Karren hinlaufen und das wird dann auch durchaus ganz schön schwer, wenn man dann wieder zurückgeht und halt auch noch viel Trinkwasser dabei hat, wie ich das gerade im Frühjahr hatte, wegen des Wassermangels. Und manchmal muss man halt 2-mal laufen und ist dann auch völlig fertig. Ich habe nicht so viel gelesen, wie man annehmen könnte. Also ich glaube, in der Zeit waren es 7 oder 10 Bücher in 7 Monaten. Und nee, ich brauchte das einfach gar nicht so. Also manchmal stand ich dann auch eine Stunde hinterm Spektiv und habe einfach nur geguckt. Und damit vergeht dann auch ein Tag, ohne dass man irgendwie noch lesen muss. Da war ich sehr traurig, als ich weg musste, aber ich habe schon ein paar Tage vorher Abschied genommen. Da macht man das letzte Mal dann noch die Homepage, also dass man die aktualisiert und ja, räumt dann langsam auf und packt seine Sachen ein. Und da habe ich schon so langsam Abschied genommen und am letzten Tag war es dann nicht mehr ganz so schlimm. Und da habe ich mich dann auch bemüht, die Sachen so gut vorzubereiten, dass hinterher noch mal eine halbe Stunde oder Stunde Zeit bleibt, einfach am Strand entlang zu gehen und einfach noch mal zu genießen. Da saß ich dann hinterher noch auf dem Boot und die Sonne ging unter hinter der Insel und das war dann noch mal ein schöner Abschied. Also es ist schon so ein bisschen zwiespältig, dann wieder in die Stadt zu kommen. Natürlich hat man den ganzen Rummel und alles, also es ist eigentlich eine Reizüberflutung. Wenn man in die Stadt geht und alles leuchtet und blinkt und es gibt alles zu kaufen. Also bei mir hat es eigentlich dazu geführt, dass ich gar nichts gekauft habe. Und ja, also ich brauche das auch nicht. Und man wundert sich dann auch irgendwie, in was für einem Trott man hier drin ist. Aber ja, jetzt ist halt auch irgendwie wieder normal. Also man kommt dann da schon rein und gewöhnt sich einfach dran. Auch wenn man dann auch manchmal denkt, na, laut ist es jetzt aber hier schon. Also bei uns vorm Haus wird gerade die Straße aufgerissen. Da ist morgens um 7 auch Feierabend im Schlafen. Ja, das ist einfach ein ganz anderes Leben in der Großstadt als da auf der Insel. Ja, vielleicht, also habe ich schon die innere Ruhe da gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die vorher schon hatte oder nicht. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber es sagen tatsächlich mehrere Leute. Deswegen scheint da ja schon was Wahres dran zu sein. Festlandswahnsinn, sage ich immer. Die andere Seite des Mondes oder wie man allein sein kann. Ein Feature von Sabine Lutzmann. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Regine Schneider. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Gerwig Epkes. Das war eine Produktion des SWR aus dem Jahre 2011.